Vielleicht kennen Sie den. Treffen sich zwei Sozialarbeiter auf der Straße. Fragt der eine, du, weißt du, wie spät es ist? Sagt der andere, nein, aber ist schön, dass wir mal drüber reden. Ausdiskutieren hieß ein neues Wort, das mit der Studentenbewegung in Mode kam. Nächtelang saß man zusammen und debattierte. Daraus hervorging etwas, das man heute Konfliktkultur nennt. Eine beachtenswerte Wortschöpfung, die Verbindung von Konflikt und Kultur. Die neue Konfliktkultur verlagerte Konflikte aus dem Institutionellen ins Zwischenmenschliche. Sie kultivierte einen psychologischen Weg, Konflikte zu behandeln. Als Studenten in Zeiten der Bewegung in Hamburg das Psychologische Institut besetzten, ging der Psychologieprofessor Reinhard Tausch nachher mit dem stellvertretenden Studentenführer essen, um zu verstehen, warum dieser das tat. Sein Schüler, Friedemann Schulz von Thun, wurde später zum wissenschaftlichen Vorreiter des Miteinanderredens. Die 68er philosophierten zwar über den Klassenkampf, aber in Wahrheit trugen sie dazu bei, ihn in einer neuen Konfliktkultur zu beerdigen. Dialog auf allen Ebenen. Zwischen Lehrern und Schülern sollte eine dialogische Beziehung herrschen, lehrte der Pädagogikreformer Paulo Freire. In den Familien sollte die Autorität des Pater Familias durch die Familienkonferenz ersetzt werden, in der man Konflikte gemeinsam besprechen und lösen sollte. Statt Anweisung, Zuwendung und Gespräch. Statt autoritärer Lösungen von oben, prosoziale Lösungen, die miteinander ersonnen werden. Gespräche zielten auf das Konflikterleben. Früher Undenkbares wurde nun bis zum Überdruss gefragt. Wie geht es dir dabei und wie meinst du das? Man wollte sich verstehen, damit alle sich kooperativ verhalten. Das hing zusammen mit einem anderen Wert der Post-68er-Zeit, der Gewaltfreiheit. Man jubelte nicht mehr den Streitkräften zu, aber feierte die Kraft zum Streiten, zum gewaltlosen Streiten. Der Soziologe Ulrich Bröckling spricht von einer neuen kontraktuellen Vernunft. Das heißt, man einigt sich über Konflikte durch Moderation. Man gleicht sie aus und schließt Abmachungen. Im privaten Bereich auf dem Weg der Mediation, die heute vielfach den Urteilsspruch im Scheidungsverfahren ersetzt. Mediation heißt eben nicht, dass einer sich durchsetzt, sondern dass Kontrahenten sich ihre Interessen mitteilen und daraus Lösungen entstehen. Im politischen Bereich ist die Moderation von Konflikten mit dem Ziel einer Selbstverpflichtung der Beteiligten seit Kanzler Schröder ein neues Prinzip zu regieren. Begonnen aber hatte es in den 60er Jahren mit der konzertierten Aktion, in der der damalige Wirtschaftsminister Schiller Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände mit der Regierung an einen Tisch holte, um gemeinsam nach Lösungen aus der Wirtschaftskrise zu suchen. Auch das Ende der DDR und die Wiedervereinigung wurden durch eine neue Konfliktkultur erreicht. Die Montagsdemonstranten skandierten »Keine Gewalt« und die Bürgerbewegten saßen bald mit den Staatsvertretern an runden Tischen. Runde Tische, keine eckigen, an denen sich Konfliktparteien gegenübersitzen. Ein Symbol dafür, dass neue Konfliktkultur ein Miteinander meint, statt ein Gegeneinander.